Avdotja Romanowna, was fehlt Ihnen? Kommen Sie zu sich. Hier ist Wasser. Trinken Sie einen Schluck. Svidrigailow bespritzte sie mit Wasser. Dunetschka zuckte zusammen und kam zu sich. Das hat gewirkt, brummte Svidrigailow stirnrunzelnd. Avdotja Romanowna, beruhigen Sie sich. Vergessen Sie nicht, dass er Freunde hat. Wir werden ihn retten, herausreißen. Wollen Sie, dass ich ihn ins Ausland bringe? Ich habe Geld. In 3 Tagen beschaffe ich Ihnen einen Pass. Und was den Mord anbetrifft, so wird er noch viel Gutes tun können, dass dies alles ausgeglichen wird. Beruhigen Sie sich. Er kann auch ein großer Mann werden. Nun, ist Ihnen besser? Wie fühlen Sie sich? Sie böser Mensch. Sie spotten auch noch. Lassen Sie mich. Wohin? Wohin wollen Sie? Zu ihm. Wo ist er? Sie wissen es. Warum ist diese Tür verschlossen? Wir sind durch diese Tür hereingekommen und jetzt ist sie verschlossen. Wann haben Sie sie abgeschlossen? Man kann doch nicht durch alle Zimmer schreien, was wir hier zu besprechen haben. Ich spotte gar nicht. Ich habe nur satt, in diesem Ton weiter zu reden. Nun, wohin wollen Sie gehen in diesem Zustand? Oder wollen Sie ihn verraten? Sie werden ihn rasend machen und er wird sich noch selbst anzeigen. Sie müssen wissen, dass man ihn schon verfolgt, dass man ihm auf die Spur gekommen ist. Sie würden ihn bloß verraten. Warten Sie. Ich habe ihn gesehen und mit ihm soeben gesprochen. Man kann ihn noch retten. Warten Sie. Setzen Sie sich. Überlegen wir es zusammen. Ich habe Sie auch darum gerufen, um mit Ihnen allein darüber zu sprechen und alles gut zu überlegen. Aber so setzen Sie sich doch. Wie können Sie ihn retten? Kann man ihn denn retten? Dunja setzte sich. Svidrigailow setzte sich neben sie. Das hängt alles von Ihnen ab. Von Ihnen? Von Ihnen allein? Begann er mit glitzernden Augen, fast flüsternd, verwirrt und manche Worte vor Erregung kaum verständlich aussprechend. Dunja wich erschrocken vor ihm zurück. Auch er zitterte am ganzen Körper. Sie? Ein einziges Wort von Ihnen und er ist gerettet. Ich werde ihn retten. Ich habe Geld und Freunde. Ich werde ihn sofort ins Ausland schaffen. Ich verschaffe ihm den Reisepass, 2 Reisepässe. Den einen für ihn, den anderen für mich. Ich habe Freunde, ich habe Geschäftsleute an der Hand. Wollen Sie? Ich werde auch für Sie einen Reisepass besorgen, für Ihre Mutter. Wozu brauchen Sie diesen Rasumichin? Ich liebe Sie auch. Ich liebe Sie ebenfalls grenzenlos. Lassen Sie mich den Saum Ihres Kleides küssen. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Ich kann sein Rascheln nicht ertragen. Befehlen Sie mir, tu das und ich werde es tun. Ich werde auch das Unmögliche tun. Woran Sie glauben, will ich auch glauben. Ich werde alles tun, alles tun. Sehen Sie mich nicht so an. Wissen Sie denn nicht, dass Sie mich damit töten?